Afrikanische Musik geht nicht nur ganz schön in die Beine. Populärmusik aus Afrika lässt neuerdings auch ganz schön die Kassen der Plattenfirmen klingeln, die den Trend im Popbusiness bestimmen. Musikalische Trends entwickeln sich oft als Gegenbewegung zur gesellschaftlichen Entwicklung. Wo in der hochtechnisierten Gesellschaft Kopf und Seele voneinander getrennt werden, soll Musik für den nötigen Ausgleich sorgen. Und weil afrikanische Musik über motorische Bewegungsabläufe eine Einheit von Körper und Seele erreichen möchte, deshalb hat die Musikszene die Zeichen der Zeit erkannt und sich ganz auf den schwarzen Kontinent und seine Musik gestürzt. Die einen tanzen für Black Uhuru, für die schwarze Befreiung, die anderen gegen ihre Wohlstandsspeck. Wer gut bei Kasse ist, leistet sich afrikanische Tanz- und Trommelkurse in der Lüneburger Heide. Ein Hauch von Urwald mit Fichtennadelduft. Es sieht so aus, als könnte die westafrikanische Musik in näher Zukunft genauso eine Bedeutung erlangen wie Gospels und Blues in den 50er und 60er Jahren. Westafrika, das sind heute 19 mehr oder weniger autonome Staaten, jeweils mit mehreren hunderte kleineren Volksgemeinschaften und Kulturgebieten. Westafrika war seit Beginn der Kolonialzeit vor 100 Jahren von fast allen europäischen Staaten heimgesucht worden. Kamerun zum Beispiel vom kaiserlichen Deutschland. Alle Staaten haben die kolonialen Sprache übernommen und neben ihren einheimischen Sprache beibehalten. Musik, Tanz und rituellen Zeremonien sind eine Einheit. In der Einschauung der Afrikaner hat Musik die Kraft, Götter zu beschwören und Unheil abzuwehren. Sie soll Kraft und Fruchtbarkeit spenden und vor allem Regen bringt Segen. Musiker wie Ingale Jojo, den wir eben hörten, haben aus dem sich ständig entwickelnden Kulturgemisch der Westküste Afrikas eine ganz eigenständige neue Popmusik, die Highlife und Juju-Musik, entwickelt. Der in der Bundesrepublik lebende Bassist Jos Moten erzählt über westafrikanische Musik. Für uns Afrikaner. Die Unterschiede sind sehr groß zwischen südafrikanischer Musik und Musik aus Kamerun, ich meine Westafrika, Zaire und Kamerun, die fast ähnlich sind. In Soukous-Musik. Soukous-Musik ist die Musik aus Kamerun. Wir machen so mehr Kabasha und Makossa und das ist unheimlich schnell. Man muss unbedingt tanzen, wenn das richtige Spiel ist. Aber afrikanische Musik ist auch schnell. Aber der große Unterschied ist, dass in südafrikanischer Musik gibt es viel Einfluss von Funk-Musik. Aber trotzdem ist das ursprünglich südafrikanische Musik. In Kamerun spielen wir unsere eigene Musik. In Kamerun gibt es viele Rhythmen. Es gibt Soukous, es gibt Chamassi, es gibt Makossa, es gibt Asiko. Und die sind verschieden auch. Verschieden, ich meine für einen aus Europa. Er kann das nicht einfach merken, aber trotzdem sind das verschieden. Zum Beispiel in Makossa gibt es manchmal viel Einfluss von südafrikanischer Musik. Das ist eine Mischung, eine große Mischung. Es gibt kubanische Musik drin, südamerikanische Musik. High Life ist afrikanischer Rock and Roll. High Life ist Tanzmusik und Volksmusik gleichermaßen. Ist ein musikalisches Kauderwelsch aus vier Kontinenten, das durch die außergewöhnliche Musikalität der afrikanischen Musiker in eine universelle Sprache übersetzt worden ist. Allerdings haben die Afrikaner sich solche Musikformen aus der süden- und nordamerikanischen Musik entlehnt, die vor einigen hundert Jahren sowieso aus Afrika gekommen waren. Aiwa, kono fite mie samo mie, mabao nyawa miko. Aiwa, kono fite mie samo mie, mabao nyawa miko. Aiwa, kono fite mie samo mie, mabao nyawa miko. High Life Singer singen oft in Pidgin-Sprache mit afrikanischer und englischer oder portugiesischer Sprachbrocken und sie benutzen regionale musikalische Urformen zusammen mit Formen der europäischen Kolonialkultur. Während des Zweiten Weltkriegs, um nur ein Beispiel herauszugreifen, waren US-amerikanische Soldaten in Ghana stationiert, unter ihnen natürlich auch schwarze Amerikaner. Sie brachten den Big Band Swing der damaligen Zeit mit und wollten ihn auch von den einheimischen Bands hören. Noch größer als der nordamerikanische war der karibische Einfluss. Kein Wunder, dass kubanische Musik in Westafrika begierig aufgenommen wurde. In Billabelle, hier mit der Band von Signor Rechero alias Taboulé aus Zaire, singt den folgenden durch kubanische Musik und den sogenannten Kongo-Gitarrenstil geprägten Song Natali Mwasi. Völker- und Kulturgemisch Westafrikas lässt sich an einem weiteren skurrilen Beispiel verdeutlichen. Der Einfluss arabischer Musik ist durch die Verbreitung des Islam während des letzten Jahrtausends bis tief in den Süden Afrikas erfolgt. Sogar in der nigerianischen Yoruba-Musik ist arabische Musik enthalten. Die Gruppe Etoile de Dakar aus Senegal spielt einen Song, der arabische Gesang und einen an Reggae-Rhythmen erinnernden relaxed, swingenden Sechs-Achtel-Takt vereint. Wir hören Etoile de Dakar mit dem Song Yalo. Oui, Yalo, Mbengkodo, Mbengkodo, Yalo, Nga. As Yalo, Mbengkodo, Bain ko di galor nga Wi galo bain ko do bain ko di galor nga Die Yoruba, ein Stamm im Westen Nigerias, haben ihre traditionellen Musikinstrumente in die Highlife-Musik übernommen, vor allem die verschiedenen großen Talking Drums. Trommel waren in früheren Zeiten so etwas wie Telefone der Yoruba-Oberhäupter. Auf ihnen wurden sogenannte Oriki getrommelt. Oriki können Sprichwörter, Preislieder, Redewendungen und Sinnsprüche sein, also kleine Formen der Dichtkunst. Die Yoruba-Sprache hat einen melodischen Sprachfluss, so dass ihre Sprachmelodien von den Talking Drums nachgeahmt werden können und von den Menschen, die die Oriki kennen, auch verstanden werden. Lustig wird es, wenn die Musiker durch kleine Tonverschiebungen ironische Variationen spielen. Die Preislieder der Yoruba wechseln zwischen Anbetung von Gottheiten und Anbiederung an Geldgeber. Denn den Musikern werden traditionell Münzen auf die Schweizer Nasenstern geklebt als Dank für ihre Huldigungen. Inzwischen sind aus den Münzen Scheine oder sogar ganze Bündel geworden, die die Reichen ihre Hofsängern spendieren. Man kann sich vorstellen, dass sich gerade Politiker gern diese Tradition der Preislieder bedienen. Wes Brot ich ess, das Lied ich sing. Franco, einer der bekanntesten Musiker aus Zaire, sagt, My job is to explain Mobutu's actions and intentions to the public. Meine Aufgabe ist es, Mobutu's Ansichten und Handlungen dem Volk zu erklären. Dazu muss man wissen, dass Mobutu militärischer Diktator in Zaire ist und für die Ermordung des ersten frei gewählten Ministerpräsidenten Lumumba im Jahre 1960 mitverantwortlich ist. Aber auch Franco, der sich mit der Macht arrangiert hat, musste wegen seiner Lieder schon ein paar Monate hinter Gitter. Der nigerianische Musiker Ike Dairo gilt als der Vater einer besonderen Fusion von Highlife und traditioneller Yoruba-Musik aus dem Westen Nigerias. 1957 gründete er seine Blue Spots und begann, eine Musik mit einheimischen Rhythm und europäischer Ziehharmonika zu spielen, die heute als Juju-Musik oder Asiko weltweit populär wird. Wir hören eine alte Aufnahme, die alle typischen Bestandteile der Juju-Musik enthält. Ziehharmonika, die Talking Drum der Yoruba, Gitarren und eine Mischung aus regionalen und lateinamerikanischen Rhythmen. In der afrikanischen Popmusik ist die Gitarre das wichtigste Instrument geworden. Obwohl sie selbst zu den alten afrikanischen Instrumenten zählt, ist sie erst in Europa zu ihrer heute verbreiteten sechsseitigen Form entwickelt worden. Heute ist sie durch billige Massenimporte auch in Afrika wieder weit verbreitet. Sie wird in ihrer Spielweise den unterschiedlichsten Klängen angepasst. Manche Musiker übertragen die Spielweise des Daumenklaviers, der Kalimba, auf die Gitarre, andere die von Maribafon oder afrikanischer Harfe. Einen Wettstreit zweier in Picking-Style gespielter Gitarren hören wir im folgenden Song von Eba Aka Jeromy aus der Elfenbeinküste. Die Claves, afrokubanische Schlaginstrumente, werden nach kubanischem Vorbild als Timekeeper eingesetzt. Sie halten alle Instrumente durch ein fortlaufendes Rhythmusmuster in exakter Taktzeit zusammen. Thank you. In der Nachfolge Ike Daros hat Ebenezer Obe die elektrische Gitarre und die Steel-Gitarre in die Juju-Musik aufgenommen. Die Musik Ebenezer Obeys ist voll an die Hörgewohnheiten der weltweiten Rock- und Popgemeinde angepasst. Aber sie trägt zugleich die typischen Merkmale der Juju-Musik. Wir hören, wie Steel Guitar und Talking Drum gegen Ende des Songs Singing for the People musikalisch aufeinander eingehen. Ausgerechnet Soldaten haben immer wieder in der Geschichte die Rolle von sehr zwiespältigen Kulturbotschaften übernommen. Die kaiserlich-deutsche Armee hat den Völkern in Kamerun nicht nur ständige Schrecken eingeflößt, sondern auch großen Spaß bereitet, denn die aus afrikanischer Sicht geradezu kultisch-tänzerischen Verrenkungen eines exerzierenden Regiments haben sie zu eigenen Tanzen und Prozessionen inspiriert, die das Machtgehabe der weißen Herrscher lächerlich machten. So ist also auch den Kameruner Eingeborenen die Marschmusik, das deutsche Stampfen, wohlbekannt gewesen. Man kann also annehmen, dass den Kamerunen der nicht minder stampfende Disco-Rhythmus aus den Münchner Studios, in denen auch die Welthits von der schwarzen Popgruppe Boney M. produziert worden waren, irgendwie bekannt vorkamen. Es mag jeder für sich beantworten, was er für die zivilisierte Kultur hält. Das Links 2, 3, 4 und Chinderissa Bom, kolonialer Truppenkapelle oder die kunstvoll überlagerten Rhythmen der afrikanischen Musik, die Körper und Seele in Schwingungen bringen, sofern man einen Draht dahin hat. Vor 100 Jahren zog der deutsche Karl Peters im Auftrag seines Kaisers durch Afrika und kaufte einen Landstrich nach dem anderen. Es ist nicht überliefert, ob mit Glasperlen. Dafür ist einer seiner Aussprüche überliefert. Der Neger ist der geborene Sklave. Er ist von Gott für die körperliche Arbeit geschaffen. Wir wissen, was aus den arbeitsfähigen Afrikanern wurde, deren er habhaft werden konnte, Arbeitssklaven. Aber es ist noch mehr überliefert. Was haben die Kinder der Sklaven wohl in der deutschen Missionsschule gelernt? Das war der Musikreport. Heute mit der ersten Sendung im Thema des Monats, Musik aus Afrika. Talking Drums Talk About Freedom oder Westafrikas enteignete Kultur. Manuskript André Rebstock, Produktion Gerhard Lippert, Redaktion Dieter Möller-Behlmer. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Thema des Monats heißt eine neue Reihe im Musikreport. An jedem Donnerstag ist eine Sendung zum Thema des jeweiligen Monats zu hören. In diesem Monat steht Musik aus Afrika im Mittelpunkt. Die zweite Sendung mit populärer afrikanischer Musik können Sie am nächsten Donnerstag wieder um 15.30 Uhr auf NDR 3 im Musikreport hören. Dann stellen wir Ihnen Musik aus Südafrika vor. Im Schulfunk für alle um 15.30 Uhr steht morgen der Lesemarkt auf dem Programm.